Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 3, 244 an Goethe, Jena, den 22. November 1796. Wahrscheinlich werden Sie Humboldten morgen sehen, der auf einige Tage nach Erfurt verreist. Er wünscht sehr, den Abend mit Ihnen zubringen zu können. Er bringt auch das 10. Horenstück mit, wobei ich Sie auf eine Erzählung Agnes von Lilien aufmerksam mache. Sie haben vielleicht das neueste Stück vom Archiv der Zeit schon gesehen, wo ein Ausfall auf Sie vom alten Klopstock sich befindet. Es hat ihn verdrossen, dass Sie in Ihren Epigrammen vom vorigen Jahr sich beklagen, Deutsch schreiben zu müssen, und er macht daher seinem Unwillen in einem Epigramme Luft, das freilich sehr kläglich ist. Dieses steht in einer Fortsetzung seiner grammatischen Gespräche, und das Urteil spricht: Goethe, du dauerst dich, dass du mich schreibest. Wenn du mich kenntest, wäre dies dir nicht Gram. Goethe, du dauerst mich auch. Humboldt wird Ihnen auch von einer Rezension des jungen Schlegels über Woldemar und von einem fulminanten grünen Brief Jacobis über diese Rezension erzählen, was Sie sehr belustigen wird. Es steht auch schon etwas über unsere Xenien in diesem Briefe. Wann werden wir sie aber wieder einmal hier sehen? Ich sehne mich herzlich danach. Es ist mir, als wenn mir etwas an dem Element fehlte, worin ich leben soll. Cotta beklagt sich, dass ihm Escher auf die an ihn abgeschickte Geldanweisung und auf 3 Briefe noch nicht geantwortet. Er musste ihm das Geld anweisen, weil damals keine fahrende Post in jene Gegend ging. Sobald der neue Almanach fertig ist, sende ich ein Exemplar davon durch Eschern an Meyer ab. Grüßen Sie diesen recht herzlich von uns. Ich habe Besuch und muss schließen. Leben Sie recht wohl. S.C.H.